Hey, stehen bleiben! Shit! Hey! War da auf der Flucht? Und vor wem? Und was war so beängstigend, dass derjenige sich lieber in Aussicht auf drastische Lebensverkürzung in den Genfer Verkehr warf? Und überhaupt, ist der Kerl unter die Räder gekommen oder konnte er dem Tod noch einmal eine lange Nase machen? Aus Gründen der Spannungserhaltung müssen die Antworten auf diese Fragen aber noch etwas warten. Beginnen wir lieber mit dem Abend davor. In einer lauen Dezembernacht bei kuscheligen 3 Grad fand im Bastionpark ein Treffen statt, das nicht unbeobachtet blieb. Guten Abend, Mr. Doe. Ich dachte schon, Sie würden nicht mehr erscheinen. Sorry, bin spät dran. Sie haben hoffentlich etwas für mich dabei. Natürlich. Es ist alles auf dem USB-Stick im Umschlag. Es war gar nicht so einfach, kurzfristig an die Infos ranzukommen. Gute Arbeit. Falls es das ist, was Sie von mir hören wollen. Sagen Sie Smith, er soll mir nächstes Mal mehr Zeit geben. Ich habe keine Lust, erwischt zu werden. Gute Nacht, Mr. Doe. Ja, Nacht. Aus einer Hecke heraus beobachtete jemand, wie JD in der Ferne verschwand. Als die Luft rein war, krabbelte die Person aus dem Gestrüpp und stahl sich ebenfalls in die Nacht davon. Es gibt keine Hinweise auf weitere Funde dieser Art an der Ausgrabungsstelle. Wir müssen uns jetzt auf die Offensive konzentrieren. Es muss noch mehr geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass... Was ist das? Na, wenn das kein Zufall ist, wen haben wir denn da? Was? Ich verstehe nicht. Festnehmen! Hey! Dolga? Das Ankommen war das Schlimmste am Zeitreisen. Wenn ich nicht durch Dorngestrüpp geschleudert wurde, war es ein Zaun, ein Baum oder jetzt ein Wagen, der meinen Flug jäh stoppte. Konnte es nicht wenigstens mal eine Frau, von mir aus auch eine Hüpfburg oder wenigstens ein Sumo-Ringer sein. Irgendwas Weiches halt. Und jedes Mal knallte ich mit meiner Rummel voran gegen was auch immer mir gerade im Weg stand. Benommen vom blechernden Aufprall und der meisten meiner Sinne beraubt, nahm ich nur am Rande zwei Gestalten wahr, die sich über mich beugten und hochhoben. Eine der Stimmen kam mir seltsam bekannt vor, konnte sie aber nicht zuordnen. Sie verschwand und ich wurde von der anderen Gestalt fortgebracht. Nach und nach konnte ich mich etwas sortieren und erkannte, dass ich mich in einer Art Militärcamp befinden musste. Soldaten liefen durch die Straßen und ich sah Militärfahrzeuge. Doch bevor ich wieder klar genug sehen konnte, um Hoheitszeichen ausmachen zu können, wurde ich in ein Gebäude gebracht und in eine große Zelle geworfen. Der Soldat verschwand wieder, ohne mich eines weiteren Blickes zu würdigen. Rasch gewöhnten sich meine Augen an das diffuse Licht in der Zelle und ich erkannte, dass ich nicht alleine war. 4 Männer und eine Frau schauten mich verunsichert an. Ich will kein Klischee bemühen, aber es war die Frau, die das Schweigen brach. Geht es Ihnen gut? Danke, es wird schon wieder. Ich bin nur etwas neben der Kappe. Er spricht Englisch. Gott sei Dank, dann ist er kein Russe. Hä? Ach, hören Sie nicht auf ihn. Er meint es nicht böse. Ich bin aber zugegebenermaßen auch erleichtert, hier einen Landsmann zu sehen. Wo haben diese Mistkerle Sie denn erwischt? Ach, Chris, überfall den armen Mann doch nicht gleich so. Wo bleiben denn deine Manieren? Ich bin Sophie Sinclair und der ungehobelte Klotz neben mir ist mein Verlobter Christopher McKenzie. Ladies and Gentlemen, bitte stellen Sie das Rauchen ein und bringen Sie Ihren Sitz in eine aufrechte Position. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wo und ich weiß auf gar keinen Fall wann, aber ich hatte es irgendwie geschafft, ausgerechnet meinen Eltern über den Weg zu laufen. Ich habe Nein gesagt, Professor Doe. Überraschung, es interessiert mich nicht. Bitte, beruhigt euch doch wieder. Nein, Jade, ich kann das nicht akzeptieren. Wir müssen unsere Suche nach Sean fortsetzen. Der Direktor hat uns weitere Arbeiten an diesem Projekt untersagt. Und daran werde ich mich halten. Wir halten jetzt schon fast seit 2 Monaten die Füße still. Es muss doch irgendwann mal weitergehen. Okay, da Sie scheinbar an partieller Amnesie leiden, erkläre ich Ihnen noch einmal. Zuerst verschwindet unser Hausmeister spurlos. Dann haben wir einen Unfall mit dem Hadron-Kollidierer, bei dem Mr. McKenzie irgendwie in unsere Hardware gebeamt wird. Und dann geht noch ein Sprengsatz oder wer weiß was hier hoch. Politik und Presse haben nun mehr als nur ein argwöhnisches Auge auf uns. Jeder unserer Schritte wird beobachtet und wenn wir einen Fehler machen, werden unsere Köpfe rollen. Das hier ist zu unserem Schutz, verdammt nochmal! Erzählen Sie mir was Neues. Ich jedenfalls kann hier nicht untätig rumsitzen, während Sie die Hände in den Schoß legen und sich in bequem Entschuldigung ergehen. JD, bitte. Hüten Sie Ihre Zunge. Sonst? JD. Ich leite dieses Team und habe Ihnen eine direkte Anweisung gegeben, der Sie gefälligst Folge leisten werden. Ja. Lassen Sie nur den Deutschen raussehen. Schreien Sie ein paar Befehle, wenn es Ihnen dann besser geht. Ich jedenfalls werde tun... JD! Ja? Er hat recht, JD. Was? Wenn wir das nicht richtig angehen, dann wird keiner mehr von uns da sein, der Sean zurückholt. Also bitte, beruhige dich wieder. Du auch? Ich hätte das nicht von dir erwartet. JD, so warte doch! Ach, JD. Der Kerl hat doch einen an der Waffel. Sie kennen ihn besser als ich. Ist er immer so extrem oder bilde ich mir nur ein, dass es von Mal zu Mal schlimmer mit ihm wird? Ich weiß auch nicht. Er hat sich in den letzten Monaten so sehr verändert. Ich erkenne ihn kaum wieder. Sie waren viel jünger, als ich sie in Erinnerung hatte, aber ich stand zweifellos vor meinen Eltern. Einen kurzen Augenblick lang dachte ich mit Schaudern an zurück in die Zukunft, aber es war kein Doc Brown in der Nähe. Langsam wurde mir bewusst, dass ich Mom and Dad mit offenem Mund anglotzte. Und Sie? Bitte? Wie Sie heißen? Sie haben doch einen Namen, oder? Sorry, meine Manieren. Smith, Matt Smith ist mein Name. Ich bin Journalist und unterwegs für eine Reportage für die Times. Ja, die Times. Na, Sie müssen ja ganz schön was abbekommen haben, Mr. Smith. Oh, bitte. Meine Freunde nennen mich Matt. Chris. Sophie. Direkt so vertraulich? Dann müssen Sie Amerikaner sein. Sehr weltmännisch erkannt. Ich bin aus New York. Und Sie sind? Philipp Winter. Hallo. Hi. Konnte es wirklich sein, dass... Aber nein, das wäre nun wirklich ein zu großer Zufall gewesen. Und doch, die Gesichtszüge des blassen jungen Mannes kamen mir unheimlich bekannt vor. Professor Winter vom CERN. Nur, dass er fast 3 Dekaden jünger wirkte. Wo und wann war ich gelandet? Und du bist für einen Artikel hier? Bitte? Ja, ich war mit meinem Kollegen, einem Fotografen, unterwegs, als wir getrennt wurden und die Russen mich gefangen nahmen. Ich wüsste zu gerne, wo er nun steckt. Ihm wird es bestimmt gut gehen. Bislang haben uns die Sowjets auch nichts getan. Sowjets? Wie seid ihr eigentlich hier gelandet? Wir sind Archäologen. Nun ja, eigentlich ist nur Sophie Archäologin. Ich bin lediglich Rettungssanitäter. Hier in Afghanistan bist du ein Archäologe, Schatz. Und basta. Schließlich bist du nicht hier, um Kranke zu transportieren. Auch wieder wahr. Ich wollte nur nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht. Wie auch immer. Ihr habt mich neugierig gemacht. Welchem Geheimnis der Vergangenheit seid ihr denn auf der Spur? Ich leite die Ausgrabungen am Minarett von Yam. Wir haben es erst vor kurzem entdeckt und sichern die Fundstücke vor gierigen Schatzsuchern. Sie müssen wissen, dass der Schwarzmarkthandel mit antiken Gegenständen sehr lukrativ ist. Haben sich die Sowjets von ihrer Arbeit bedroht gefühlt? Oh nein. Das Gefährlichste, was wir hier auffahren könnten, sind ein paar Spaten. Wir waren gerade auf dem Weg nach Sagar, um unsere Vorräte auf dem heimischen Markt aufzufrischen, als uns die Soldaten festnahmen. Was machen die denn überhaupt hier? Afghanistan ist doch unabhängig, wenn ich mich recht entsinne. Die Sowjets sind vor ein paar Wochen einmarschiert, um den ganzen Laden zu übernehmen. Wussten Sie das nicht? Dann muss es Januar 1980 sein. Ehrlich gesagt, nein. Wir konnten schon länger keine Nachrichten mehr verfolgen. Wir haben es auch erst erfahren, als es zu spät war. Die Mistkerle haben all unsere Habe konfisziert. Wenn ich richtig verstanden habe, sind sie sogar zur Ausgrabungsstelle, um auch sie zu sichern. Ich hoffe, dass den anderen nichts passiert ist. So wie du Matt bereits gesagt hast, Schatz. Sie haben uns schließlich auch nichts angetan. Bis jetzt zumindest. Sie sind sicher das Sonnenscheinchen dieser Runde, wie? Ist doch wahr. Ich habe Geschichten von den Verhörmethoden der Bolschewiken gehört, die lassen ihnen die Haare zu Berge stehen. Und solange sie uns in Ruhe lassen, sind es nur Geschichten. Sie müssen positiv denken, Mr. Winter. Wer sind eigentlich unsere beiden schweigsamen Mithäftlinge in der Ecke? Das sind unsere einheimischen Führer. Sie wurden mit uns in dieses Loch geworfen. Willst du mit ihnen sprechen? Sie können zwar ein bisschen Englisch, aber ich könnte für dich übersetzen. Danke fürs Angebot, aber ich rede lieber direkt mit ihnen. Und so lernte ich Omid Ad-Din und seinen Neffen Milad Rahimi kennen. Die beiden besserten sich ihr Gehalt mit Gelegenheitsarbeiten auf. Da sie die Gegend wie ihre Westentasche kannten, waren sie die idealen Kandidaten für das Ausgrabungsteam. Einmal auf die Sowjets angesprochen, steigerten sich die Afghanen in ein Durcheinander aus wüsten Beschimpfungen und Vorwürfen hinein, das schon nach kurzem meinen Kopf schwirren ließ. Diese elenden Hurensöhne haben die Ausbeutung meines Volkes vorangetrieben. Sie haben uns Bauern alles weggenommen. Was denn? Bodenreform nannten die das. Päh, nix zu fressen für den kleinen Mann auf dem Land. Hauptsache die Städter bekommen alles. Diese gottlosen Schweine haben kein Stück Ehre im Leib. Sie wollten uns sogar den Koran nehmen. Aber Allah ist doch alles, was uns noch geblieben ist. Stoppt mal. Sie pissen auf unsere Tradition und erwarten, dass wir nach ihren Regeln leben. Und jetzt schicken sie auch noch Soldaten, um uns nach unserem Land und unserer Religion auch noch unser Leben zu nehmen. Hallo, bitte darf ich auch mal? Ich werde nicht tatenlos zusehen, wie sie unseren Frauen dumme Ideen in den Kopf setzen, unsere Lebensweise, unsere Identität, ja unser Leben zerstören. Ich werde mich den Mujahideen anschließen und gegen sie kämpfen. Jawohl, Onkel. Und ich werde mit dir gehen. Gemeinsam werden wir Seite an Seite die Kommunisten vernichten. Du machst mich sehr stolz, Milad. Bei Allah, ich schwöre. Die Tür unseres Gefängnisses schwang geräuschvoll auf und brachte die Afghanen mit einem Mal zum Schweigen. Haha, so viel zur Revolution, ihr Helden. In der Tür standen 2 Soldaten. Hinter ihnen war noch jemand, den ich aber nicht genau sehen konnte. Welche Wohltat. Ich dachte schon, ich fange an, aus den Ohren zu bluten. Fesselt den Neuen und bringt ihn in mein Büro. Die Stimme kenne ich doch. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, welch angenehme Überraschung es ist, Sie hier wiederzutreffen. Alexei? In Fleisch und Blut. Ich hoffe doch, dass wir die Gelegenheit bekommen werden, über alte Zeiten zu reden. Leider wurden wir in Nevada etwas rüde unterbrochen. Auch nach einer halben Stunde Fußmarsch an der frischen Luft bewegte sich JDs Blutdruck noch in schwindelerregenden Höhen. Nicht weiter nach mir suchen zu können, wurmte ihn. Und unter Winter Dienst schieben zu müssen, sah er als persönliche Niederlage an. Diese Demütigung bestätigte ihn in seiner Entscheidung, für MNTD und Mr. Smith das CERN auszuspionieren. Zudem brauchte er dringend das Geld, das er dafür bekam. JD wusste, dass er sich auf ein gefährliches Spiel eingelassen hatte und seine Schritte mit Bedacht wählen musste. Solche Gefühlsausbrüche wie eben konnte er sich nicht erlauben, wenn er unentdeckt bleiben wollte. Was wohl passieren würde, wenn sie ihn erwischten? Trüben Gedanken hing er nach, als er durch das regennasse Genf trottete, bis sich eine Klette in seinem Rücken hartnäckig zu Wort meldete. Mr. Doe, Mr. Doe, so warten Sie doch bitte. Ja, was wollen Sie denn? Ich möchte Ihnen ein paar Fragen stellen. Und ich hätte gern einen Sportwagen und die Haarpracht meiner Jugend zurück. Aber wie Sie sehen, bekommen wir nicht immer das, was wir wollen, Miss? Lynn, Aurora Lynn. Ich bin... Reporterin, oder? Ich habe schon von Ihnen gehört. Ich hoffe doch nur Gutes. Ich hatte noch nie eine hohe Meinung von Journalisten. Ihrem Image haben die Ausführungen des Direktors daher nur unwesentlich geschadet. Ach, kommen Sie, Mr. Doe. So schlimm kann es doch nicht gewesen sein. Sie betteln ja geradezu um Frechheiten. Schießen Sie los. Sie lassen mich vorher eh nicht hin. Schön, dass Sie etwas Zeit für mich haben. Ich recherchiere gerade eine Geschichte über das CERN und möchte einige Details verifizieren. Ich kann keinesfalls über Eterna reden. Ich bin sicher, dass Sie das können. Schließlich wäre ich ja nicht die Erste. Wie meinen Sie das denn? Nun, immerhin übergeben Sie doch hin und wieder Dokumente in Geheimtreffen. Oder waren das nicht Sie im Bastionpark gestern Abend? Sie täuschen sich, Miss Lynn. Wer war denn die Frau? Ich kenne den Namen nicht. Aha, nun reden Sie schon, Professor. Ich kann das mit Ihrer Hilfe und ohne Ihren Namen zu nennen machen. Oder... Nicht hier. Kommen Sie gegen 8 in meine Wohnung. Wie ich Sie einschätze, brauche ich Ihnen meine Adresse eh nicht zu sagen. Okay, dann bis um 8. Und... Ja? Mr. Doe, ich gratuliere Ihnen zur geglückten Übergabe. So langsam spielen wir uns ein. Das ist ein gutes Zeichen für unsere weitere Zusammenarbeit. Stimmt etwas nicht, Professor? Nichts stimmt. Eine Reporterin namens Aurora Lynn spioniert mir nach. Ich bin sicher, dass sie nicht... Sie hat das Treffen im Park beobachtet und will aus mir eine Story rausquetschen. Heute Abend um 8 wird sie zu mir kommen und ich habe keine Idee, was ich ihr erzählen soll. Ich bin mir sicher, dass Ihnen etwas einfallen wird. Toi, toi, toi. Ich melde mich bei Ihnen in einigen Tagen. Oh, danke. Nicht so viele Vorschläge auf einmal. Ich bin im Arsch. Ich melde mich bei Ihnen in einigen Tagen wieder. Gibt es Schwierigkeiten? Wie es scheint, kann eine Reporterin ihre Neugierde nicht zügeln. Ich könnte für eine Notbremsung sorgen, falls Sie das wünschen. Sondieren Sie erst die Lage. Vielleicht können wir sie zu unserem Vorteil einsetzen. Ich finde, es wird Zeit, dass Mr. Doe auch die letzten Brücken hinter sich abbricht. Schön, dass Sie es einrichten konnten. Ach, Alexei, für Sie habe ich doch immer Zeit. Ich würde Sie ja gerne zur Begrüßung umarmen, aber ich bin leider an den Stuhl gefesselt. Au! Du redest nur, wenn du gefragt wirst. Oberfeldwebel! Rufen Sie Ihre Dogge zurück, Alexei. Ich sollte dich häuten, bis du uns alles sagst, was wir wissen wollen. Wie wär's? Ihr Anfänger stellt dafür erstmal eine Frage. Novikov, es reicht jetzt. Lassen Sie mich unter vier Augen mit ihm reden. Der Kerl spricht Russisch und Afghanisch. Ich sage Ihnen, er ist ein Spion der Imperialisten. Ich werde schon mit ihm umzugehen wissen. Raus jetzt. In welchem Waisenhaus haben Sie den Dirty Harry aufgelesen? Es tut mir leid. Novikov ist ein guter Mann, aber leider etwas übermotiviert. Sehen Sie es ihm bitte nach, wenn er über das Ziel hinausschießen sollte. Kein Thema. Ich verbuche es einfach unter der berühmten russischen Gastfreundschaft. Ich muss ihm allerdings in einem Punkt recht geben. Dass Sie Russisch und Afghanisch sprechen, ist schon verdächtig. Wenn wir damals in Nevada nicht zusammen gegen die Amis gearbeitet hätten, käme ich zu demselben Schluss wie er. Was wollen Sie von mir? Bloß reden. Sie sind aus der Zukunft und ich könnte Ihre Hilfe gebrauchen. Was wissen Sie über den Afghanistan-Krieg? Sorry, Alexei. In der Schule war russische Geschichte leider kein Thema. Sie wissen also nichts über unsere Intervention hier? Ach, Sie meinen abgesehen davon, dass Sie hier einfach einmarschiert sind und das Land für die UdSSR kopiert haben? Ein neuer Satellitenstaat in der Krone Moskaus macht sich bestimmt super. Bitte was? Ich muss doch sehr bitten. Wir sind nicht ohne Grund hier. Erzählen Sie mir jetzt nicht, dass hier wäre nicht Ihr kleiner Plan zur Lebensraumerweiterung. Also den Nazi-Vergleich überhöre ich um Ihretwillen. Sie gefallen sich im Gedanken, wir wären das ultimative Böse, oder? Okay, ich sehe, ich muss nachholen, was Ihr Lehrer versäumt hat. Nur zu, ich habe eh nichts Besseres vor. Nun, am besten beginnen wir ganz vorne. 1964 wurde die Demokratische Volkspartei Afghanistans gegründet. Schon zwei Jahre später wurde sie verboten und spaltete sich nach internen Querelen in zwei Lager. Die gemäßigten Pacham und die radikal-leninistischen Chalkis. Im Grunde war danach aus unserer Sicht noch alles in Ordnung, bis sich Mitte der 70er der amtierende Regimechef Mohammed Daoud dazu entschloss, eine blockfreie Außenpolitik zu betreiben. Wo ist das Problem? Er wollte halt weder ihr Spiel noch das der Amis spielen. Afghanistan liegt direkt an der Grenze zur UdSSR. Da kann es nicht angehen, dass ein Nachbar meint, mit jedem paktieren zu können. Das Land entwickelte sich zu einem Risikofaktor. Damals sind sie aber nicht einmarschiert. Selbst wenn man ihnen anderes indoktriniert hat, ziehen auch wir Diplomatie als Lösung vor. Auf unser Drängen schlossen sich Pacham und Chalkis wieder zur Volkspartei zusammen. So hatten wir eine stärkere Opposition zu Daoud geschaffen. Irgendwas ging schief, oder? Im Gegenteil. Zunächst entwickelte sich alles unverhofft zu unserem Vorteil. Nach der Ermordung des linken Ideologen Mir Akbar Kyber glaubten viele, dass die Regierung dahinter steckt. Es kam zum Putsch, Daoud wurde ermordet und die Volkspartei rief die Demokratische Volksrepublik Afghanistans aus. Pass, Demokratie, na klar. Alles eine Frage des Standpunktes. Nach der sogenannten Saur-Revolution war der radikale Chalkis Hafizullah Amin an der Macht. Sein Ziel war, Afghanistan innerhalb kürzester Zeit nach kommunistischem Vorbild zu modernisieren. Amin drückte ohne Rücksicht auf Verluste eine Reform nach der nächsten durch. Landwirtschaft, Frauenrechte, Bildungspolitik. Kein Lebensbereich blieb verschont. Kompromisslos. Das muss Ihnen gefallen haben. Mitnichten. Aus schmerzhafter eigener Erfahrung wissen wir, dass die Revolution ein stetiger Prozess ist, den man nicht über Nacht erzwingen kann. Amin erreichte lediglich, dass die alten Differenzen innerhalb der Volkspartei wieder aufkeimten. Und auch in der Bevölkerung wuchs der Widerstand gegen die Reform, der besonders auf dem Land durch die Mullahs organisiert wurde. Etwa zu dem Zeitpunkt begannen die Amis, die Mujahedin zu finanzieren und organisieren. Und daraufhin sind sie dann einmarschiert? Nein. Aus Rücksicht auf die Befindlichkeiten unserer muslimischen Genossen im angrenzenden Turkmenistan blieben wir auf diplomatischem Kurs. Moskau versuchte Amin zu bremsen. Er sollte sich endlich mäßigen, um dem Konflikt keinen neuen Brennstoff zu geben. Aber dieser Vollidiot machte einfach so weiter wie bisher. Wir sahen uns genötigt, ihn abzulösen. Lassen Sie mich raten. Amin bekam Wind davon und warf sich den Amis an die Brust. Genau. Und nebenbei hat er seinen Konkurrenten vorsorglich umbringen lassen. Moskau befürchtete die Destabilisierung der gesamten Region und entschloss sich einzugreifen. Vor knapp drei Wochen sind wir dann in Afghanistan einmarschiert, haben Kabul eingenommen, Amin abgesetzt und Babra Kamal als gemäßigten Führer eingesetzt, der sich seitdem um eine Deeskalation bemüht. Gehe ich recht in der Annahme, dass Amin seine Amtsenthebung nicht überlebt hat? War weniger langwierig als ein Prozess. Nun gut, ich erkenne jetzt, dass die beiden Afghanen in der Zelle weniger von Ihnen als mehr von den heimischen Kommunisten gesprochen haben. Und dass Sie gute Gründe haben, hier zu sein. Aber warum erzählen Sie mir das alles? Ist es Ihnen so wichtig, mir zu beweisen, dass Sie nicht böse sind? Es ist der Fluch der Pragmatiker, dass ihre Handlungsweisen oft als böse angesehen werden. Dabei sind wir manchmal gezwungen, aus rationalen Gründen Dinge zu tun, die ethisch fragwürdig erscheinen. Die Geschichte hat bewiesen, dass Pragmatiker immer gute Erklärungen für ihr menschenverachtendes Verhalten haben. Hitler würde sicher einwenden, dass er auch nur Pragmatiker war. Es tut mir aufrichtig leid, was in Nevada geschehen ist. Damals erschien es mir richtig, so zu handeln. Es war nichts Persönliches. Ha, dass Sie mich erschießen wollten? Schwamm drüber. Ich stehe auf Löcher in meinem Kopf, leitet die Hitze besser ab. Wenn Sie mich aber nach dem Mona fragen wollen. Ich weiß, dass nur Ihr Freund es bei sich trägt. Apropos, wo ist er denn? Keine Ahnung. Ich habe ihn seit dem Boxeraufstand nicht mehr gesehen. Was machen Sie eigentlich in dieser gottverlassenen Gegend? Sollten Sie nicht die USA unterwandern? Nach unserem kleinen Zusammentreffen musste ich mich leider absetzen. Mit viel Glück schaffte ich es Leben zurück und wurde als Hauptmann einer Kompanie zugeteilt. Man hielt es für besser, mich zunächst von Geheimdienstaktivitäten fernzuhalten. Vor 4 Wochen kam dann der Einsatzbefehl. Und das Erstbeste, das Sie hier tun, ist ein Team von Archäologen festzusetzen? Gratuliere. Diese Spitzen tun weh, Mr. McKenzie. Heißt nicht einer der anderen Gefangenen auch McKenzie? Doch nicht etwa ein Familienmitglied, oder? Genau. Und ich bin Ihr Großvater mütterlicherseits. Aus meiner Familie bin ich der Einzige, der sich je aus Schottland rausgetraut hat. Gut, das mag sein. Mich irritiert mehr das hier. Ein Mona? Das sieht ja übel zugerichtet aus. Ja, das macht die Zeit, Mr. McKenzie. Ersten Schätzungen zufolge ist das Gerät weit über 200.000 Jahre alt. Was? Wir haben es bei den Archäologen gefunden. Seitdem hat das Exponat meine volle Aufmerksamkeit. Auch an der Ausgrabungsstätte, diesem Minarett, konnten wir nichts finden, das uns bei der Lösung des Rätsels helfen könnte. Aber wie kommt es hierher? Ich meine, was für ein... Zufall? Zuerst fällt mir das zerstörte Gerät Ihres Zeitreisefreundes in die Hände und dann tauchen Sie hier auf. Verstehen Sie jetzt, warum ich nicht an einen Zufall glaube? Aber ich verstehe nicht. Es kommt noch besser. Raten Sie mal, wer die Ausgrabung finanziert. Können Sie mir sagen, wonach Quantum in Afghanistan sucht? Uhr rückte immer näher und JD wollte partout nicht einfallen, wie er dieses Mal seinen Kopf aus der Schlinge ziehen sollte. Gleich würde Aurora Lynn, ihres Zeichens Amateurschnüfflerin, an seiner Wohnungstür klingeln und er würde auspacken müssen. Doch das galt es zu verhindern. Nur wie? Er könnte sich eine herzzerreißende Geschichte über Mobbing im CERN einfallen lassen oder dass er im Auftrag eines Geheimdienstes die dunklen Geheimnisse des CERN ans Licht brachte. Nein, eine Sache hörte sich unglaubwürdiger als die nächste an. Vielleicht könnte er sie verletzen. Nicht viel. Nur so sehr, dass sie eine Amnesie erleiden würde. Vergessen würde, was sie bei ihm wollte. Aber womit sollte er sie verletzen? Wie fest musste er zuschlagen? Und überhaupt, an welche Stelle musste er schlagen? Warum mussten einfache Pläne immer so schnell kompliziert werden, wenn man über sie nachdachte? Hallo? Die Polizei ist schon unterwegs? Okay. Nein, okay. Selbstverständlich. Drücken Sie mir die Daumen. Ciao. Smith? Sie müssen mir helfen. Mr. Doe, was ist... Ich bin gerade gewarnt worden, dass die Bullen auf dem Weg zu mir sind. Sie müssen mich hier rausholen. Was? Okay, das Wichtigste. Bewahren Sie Ruhe. Ja, Sie haben recht. Ruhe bewahren. Gut, Mr. Doe. Erinnern Sie sich noch an den Treffpunkt, den wir vor einigen Wochen ausgemacht haben? Sie meinen in... Psst! Nicht am Telefon. Es könnte abgehört werden. Oh, okay. Ja, ich weiß, welchen Ort Sie meinen. Sehr gut. Lassen Sie Ihr Handy liegen. Nehmen Sie stattdessen das Wegwerftelefon, das X Ihnen gegeben hat. Ich habe es hier. Dann auf. Gehen Sie sofort. Und verlieren Sie keine Zeit mehr. So beginnt es dann also. Was war das? Komisch. Niemand da. Was ist denn da mit dem Fenster? Die Scheibe ist zerbrochen. Aber warum? Drin liegen keine Scherben. Eingeworfen wurde sie also nicht. Oh mein Gott, da liegt ja jemand im Vorgarten. Das ist doch wohl nicht... Miss Lynn! Hallo, hören Sie mich? JD kam sich albern vor, jemanden anzusprechen, dessen Genick offenkundig gebrochen war. Ihn grauste der Anblick mit jeder Sekunde mehr. Was sollte er nun tun? Weglaufen? Um Hilfe rufen? Wahnsinnig werden? Oder alles auf einmal? JD? Jade? Ich hab damit nichts zu tun. Mr. John Doe? Für einen kurzen Moment lang gab die Szene ein skurriles Bild ab. Zwei Polizisten standen auf dem Gehweg und ließen ihre verdatterten Blicke von Jade zu JD, zur Leiche von Miss Lynn und wieder zu Jade kreisen. Damit hatten sie als letztes gerechnet. Das verschaffte JDs Gehirn die entscheidenden Sekunden Vorsprung, bis es sich endlich gegen die Starre durchsetzen konnte. JD gab so schnell Fersengeld, dass die Beamten zunächst gar nicht reagierten. Hey, stehen bleiben! Shit! Steigen Sie ein, wenn Sie leben wollen. Verdammt! Wenn Sie Ärger machen, werden wir zwei uns auch mal unter vier Augen unterhalten. Spion! Sitzen zwei Afghanen, ein Deutscher und drei Schotten in einer Zelle fest und schauen dämlich aus der Wäsche, als ihr Wärter wie ein nasses Handtuch zu Boden fällt. Zugegeben, der Witz ist nicht besonders lustig, aber die Pointe, die sich uns offenbarte, stimmte mich trotzdem heiter. Oh, ich war noch nie so froh, dich zu sehen. Und wie war das damals, als du von Billy the Kid im Saloon mit gezinkten Karten erwischt wurdest? Zugegeben, die Phrase nutzt sich schnell ab. Wo hast du denn die Uniform der Roten Armee her? Die habe ich in einem Museum ausgeliehen. Schwieriger war es, dich hier aufzuspüren. Sie sind keiner von denen? Können Sie uns hier rausholen? Darf ich vorstellen? Vor euch steht David Tennant. Mr. Tennant ist Fotograf bei der New York Times und mit mir, Matt Smith, für die Reportage in Afghanistan unterwegs. Schön, dass du uns gefunden hast, David. Reden war noch nie seine große Stärke. Das hier sind übrigens Sophie Sinclair und Christopher McKenzie. Oh, er heißt ja wie... Unser alter Studienkollege Seamus. Witziger Zufall, oder? Jetzt guck nicht so betröppelt und hol uns hier raus. Klar, sofort. Wie ich befürchtet hatte, griff Dulga in seine Manteltasche, um ein gewisses Revisorengerät hervorzukramen. Ich packte durch die Gitter seinen Arm. Lass gefälligst das Mona stecken. Kapierst du es denn nicht? Das sind meine Eltern, verdammt nochmal. Oh. Oh. Ja. Ja. Du hast recht. Ich kann das Schloss bestimmt nicht aufbrechen. Vielleicht hat der Soldat den Schlüssel bei sich. Et voilà. Sie sind mein Held. Alles schön und gut, aber was machen wir jetzt? Wie kriegen wir alle hier raus? Du willst die Leute doch wohl nicht mitnehmen. Das ist viel zu gefährlich. 7 sind viel leichter zu entdecken als 2. Wir sollten getrennt unser Glück versuchen. Ich muss mit David mal kurz unter 4 Augen reden. Jetzt hör mal zu. Ich werde meine Eltern nicht hier zurücklassen. Ich habe dir geholfen, dich mit deinem Vater zu versöhnen. Du schuldest mir was. Du hattest doch eh kein gutes Verhältnis zu ihnen, oder? Kapier doch. Der Afghanistan-Krieg. Die Russen sind erst vor kurzem einmarschiert. Wir haben Anfang 1980. Und? Ich wurde im Juli geboren. Das heißt, dass sie schon mit mir schwanger sein muss. Oh, das ändert alles. Wenn sie hier sterben sollten und du nicht geboren wirst... Dann hast du auch ein Problem, mein Freund. Dann kannst du nämlich der Realität versuchen klarzumachen, was du im letzten Jahr getrieben hast. Schon gut, ich hab's begriffen. Sag ihnen doch, wer du bist. Klar. Hallo, ich bin euer Sohn. Ihr kennt mich nicht, aber ich bin aus der Zukunft. Mama, dich frisst 9 Jahren der Krebs auf. Und du, Chris, wirst dich danach totsaufen. Nein, es ist besser, wenn sie es nicht erfahren. Was machen sie eigentlich hier? Sie sind Archäologen. Historiker also. Interessant. Ja, und bis eben wusste ich es selbst nicht einmal. Nun gut, fliehen wir gemeinsam. Ich wusste, sie würden uns nicht zurücklassen. Wenn wir hier lebend rauskommen wollen, brauchen wir einen Plan. Wir könnten ein Fahrzeug stehlen. Und wo sollen wir dann hin? Erstmal zurück zur Ausgrabungsstelle. Da nehmen wir dann das Flugzeug. Sie haben ein Flugzeug? Ja, eine Casa C212. Ein ehemaliger Militärtransporter, der uns für die Ausgrabung zur Verfügung gestellt worden ist. Wir hatten von der letzten Regierung eine Sondergenehmigung für Flüge in medizinischen Notfällen und um unser ganzes Equipment ins Land schaffen zu können. Wie praktisch. Kann einer von euch zufällig auch die Kiste steuern? Ich hoffe, dass die Russen den Piloten und den Rest unserer Crew im Camp gefangen halten. Und wenn nicht? Nun ja, ich bin mit meinem Pilotenschein noch nicht ganz fertig, aber ich habe einige Male als Co-Pilot assistiert und... Chris kann uns mit der Casa nach Hause bringen. Also, sofern die Rote Armee die Gefangenen nicht weggebracht hat und wenn das Flugzeug noch da ist. Ich weiß ja nicht. Wir sind erst gestern gefangen genommen worden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Soldaten es eilig hatten, eine zivile Ausgrabungsstätte leer zu räumen. Die haben im Moment ganz andere Prioritäten. Ich habe ein ganz mieses Gefühl dabei. Im Grunde war der Plan simpel. Auf dem Rückweg zu meiner Zelle waren mir 2 sträflich unbewachte Mannschaftstransporter aufgefallen. Das zum Camp umfunktionierte Dorf war nicht befestigt. Es sollte also nicht allzu schwer sein, mit einem der kleinen Busse zu entkommen. Nachdem wir Novikov in die Zelle gesteckt hatten und Omed und Milat in den Plan eingeweiht hatten, teilten wir uns in 2 Teams auf. Dolga und ich würden die Schlüssel organisieren, während die anderen eine Ablenkung vorbereiten würden. Die Dämmerung hat eingesetzt. So tief wie die Sonne jetzt steht, ist die Sicht am schlechtesten. Höre ich da Optimismus aus Ihrer Stimme? Hat man Ihnen schon einmal gesagt, dass Sie ein elender Klugscheißer sind? Ständig. Viel Glück und bis gleich. Euch aber auch. Und du bist sicher, dass du weißt, wo der Schlüssel ist? Ziemlich sicher. Ich habe mich gründlich umgesehen, bevor ich zur Zelle kam. Oh, bevor ich es vergesse. Alexei ist ebenfalls hier. Was? Psst! Alexei? Der KGB-Agent? Ja. Warum? Er hat im Camp das Sagen. Pass auf! Gerade noch rechtzeitig zog mich Dulga in den nächsten Schatten, bevor eine Patrouille in mich reinlaufen konnte. Wir hielten gespannt den Atem an. Aber die Wache hatte uns nicht bemerkt. Das war knapp. Danke, Los, bevor er zurückkommt. Alexei hat mit mir gesprochen. Ich vermute, er wollte mich nur fürs echte Verhör weichklopfen und schon mal vorfühlen. Er will immer noch das Mona. Wenn er herausfindet, dass du hier bist, mit Sicherheit. So, wir sind da. Er hat versucht, aus mir herauszubekommen, was ich über den Krieg weiß. Aha. Keine Sorge, ich habe mich dumm gestellt. In dem Fall ist die Zeitlinie bombensicher. Ey, du Arsch. Späh mal durchs Fenster. Wie viele siehst du? Einer. Oh Mann, das ist unser Glückstag. Der Typ pennt am Schreibtisch. Und der Schlüsselkasten ist auch da. Über Glück können wir reden, wenn wir hier raus sind. Dulga lehnte sich gegen das Fenster, richtete sein Mona auf den Schlüsselkasten und beamte den Zündschlüssel weg, der sich einige Sekunden später vor uns im sandigen Boden materialisierte. Oh, und noch was. Alexei hat ein... Die Wache kommt zurück. Schnell weg hier. Dulga, es ist wichtig. Jetzt nicht. Hey, hier drüben! Habt ihr die Schlüssel? Hier. Ich hoffe, Sie haben eine Idee für die Ablenkung. Wenn man uns davonfahren sieht. Wenn wir das Baby hier hochjagen, wird keiner mehr Augen für uns haben. Ziemlich selbstzufrieden klopfte Chris auf ein Benzinfass, in dessen Öffnung eine Dynamitstange steckte, die von einem öligen Lappen umwickelt war, damit sie nicht herausfiel. Triumphierend zückte Winter ein Feuerzeug. Ich konnte mir ein Grinsen nicht verkneifen. Ich erzähle Ihnen später, wie wir das aufgetrieben haben. Auf! Lasst uns keine Zeit verdrödeln. Die Schlüssel passten beim zweiten Kleinbus. Winter, Morm und Dulga setzten sich auf die Rückbänke, während Omed und Milad als unsere Führer vorne Platz nahmen. Mit meinem Vater wuchtete ich das Fass auf die Seite. Beinahe wäre es uns aus den Händen gerutscht, aber wir konnten es gerade noch so abfangen. Die meisten Soldaten sind drinnen, um Essen zu Abend. Hier, das Feuerzeug. Okay. Lunte anzünden, fast den Hang hinabstoßen, rein in den Bus und... Und mit der Explosion starten wir den Motor. Worauf wartest du? Eigentlich müsste ich die Hosen voll haben, aber das macht Spaß. Ich spürte einen Stich in meiner Brust und realisierte wieder einmal, wie wenig ich meinen Vater kannte. Wie anders er vor Mutters Tod gewesen sein musste. Auf drei? Auf drei? Oder eins, zwei, drei und dann... Drei! Jemanden, der knapp der Polizei entkommen ist, sehen Sie nicht sehr glücklich aus. Mein ganzes Leben geht gerade den Bach runter. Wie soll ich da glücklich aussehen? Machen Sie sich keine Sorgen. Dort, wo Sie jetzt hingehen, werden Sie rundum versorgt. MNTD kümmert sich um seine Angestellten. MNTD? Wohin bringen Sie mich überhaupt? Lassen Sie sich überraschen. Smith wird Ihnen am Flughafen alles erklären. Mr. Smith kommt persönlich? Wow. Das ging ja flott. Und Sie waren nach meinem Anruf bei ihm auch sehr schnell da. Das Timing hätte nicht besser sein können. Smith ist geschäftlich in der Schweiz. Sie hatten Glück, dass ich noch in der Gegend war. Glück? Ach, wenn mich die Beamten wenigstens nicht am Tatort gesehen hätten. Ich bin sicher, dass man ihre Unschuld erkennen wird. Unfälle passieren. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein ungeschickter Teufel auf der Treppe ausgerutscht wäre. Ja. Nur ein Unfall. Sehen Sie, alles wird gut. Vielen Dank für alles. Und halten Sie sich bitte bereit, falls wir noch eine Aussage von Ihnen auf der Wache benötigen. Und falls Ihnen noch irgendetwas einfällt, hier ist meine Karte. Kein Thema. Mach ich. Einen schönen Abend noch. Der Fuchs hat den Bau verlassen. Löscht schneller, ihr Versager! Einer der Transporter fehlt. Der andere muss bei ihnen sein. Sonst wären sie nicht entkommen. Und ich glaube, ich weiß schon, wo sie hinwollen. Du denkst doch hoffentlich nicht daran, denen hinterher zu hetzen. Das ist meine Chance, mich zu rehabilitieren. Du bist besessen, Aljoscha. Hör auf mich und lass sie ziehen. Das wird dich sonst noch den Kopf kosten. Wir haben hier eine Offensive, um die wir uns kümmern müssen. Das sind bloß unbewaffnete Zivilisten. Darum nehme ich auch nur die 6 Männer, die bereits das Minarett sichern. Elender Sturkopf. Gut, ich decke dir hier den Rücken. Danke, Vanya. Ich schulde dir was. Und Philipp sitzt also da mitten in der Krone des einzigen Bäumchens weit und breit und ruft wie ein kleines Mädchen um Hilfe, während die Ziege ihn von unten aus böse anmeckert. Hey, hey, worum geht's denn? Ach kommt Leute, ich kann kein Afghanisch, aber ich habe genau meinen Namen gehört. Umet hat uns gerade von ihrer ausufernden Tierliebe erzählt. Och, die Story schon wieder. Wie peinlich. Wie kommen Sie überhaupt hierher? Sie sind ziemlich jung für einen Archäologen. Ich habe Sophie und Chris in Griechenland kennengelernt. Sie haben noch jemanden als Hilfskraft gebraucht. Und jetzt bin ich hier. Sie sind einfach so mit Fremden ins Blaue hinein? Nein. Ich habe gerade letztes Jahr mein Abitur abgeschlossen. Und Vater war der Meinung, dass ich jetzt Lebenserfahrung sammeln müsste. Er finanziert mir ein Jahr Auszeit, in dem ich um die Welt reisen und mir über mein Studium klar werden kann. Puh, mein lieber Scholli, nobel, nobel. Philipp ist uns eine echte Hilfe. Er hat sogar eine Entdeckung gemacht, die uns sonst womöglich entgangen wäre. Oh, wie das? Mir ist aufgefallen, dass unter einer ersten Schicht verwitterten Gesteins eine Stelle war, die aussah, als sei etwas in den Stein geschmolzen worden. Aha. Wir haben den Stein gespalten und in einer Blase aus wie zu Glas gewordenem Gestein ein Gerät herausgeholt. Ich wusste sofort, worauf Winter hinaus wollte. Dort also hatte Alexei das zerstörte Mona her. Als Winter mit seiner Beschreibung fortfuhr, weiteten sich Dulgas Augen unter der Erkenntnis. Ich bedachte ihn mit einem wissenden Blick, dass er sich nichts anmerken lassen sollte. Und wissen Sie nun, was Sie studieren möchten? Eigentlich hatte ich ja mal ein Physikstudium ins Auge gefasst. Aber die Arbeit hier hat mir solche Freude gemacht, dass ich vielleicht die Archäologie wählen werde. Ich rate Ihnen, bei der Physik zu bleiben. Das ist weniger gefährlich. Die Indiana-Jones-Nummer steht Ihnen nämlich nicht. Ich kenne diesen Jones zwar nicht, aber die jüngsten Ereignisse bringen mich schon ins Grübeln. Matt, woher kennst du eigentlich diesen Russen? Alexei? Ja, ich hatte in der Zelle den Eindruck, es gäbe da eine Vorgeschichte zwischen euch. Unsere Wege haben sich vor ein paar Jahren mal in Nevada gekreuzt. Ohne euch mit den Details langweilen zu wollen, wir waren danach nicht gerade das, was man Freunde nennt. Ich hoffe, das Wiedersehen ist ihm nicht so wichtig, dass er uns schon auf den Fersen ist. Das glaube ich nicht, Mr. Tennant. Es ist Krieg. Die haben eine Offensive am Laufen und Besseres zu tun, als ein paar Zivilisten zu jagen. Das mag sein, aber an der Ausgrabungsstelle sind mit Sicherheit Soldaten. Das werden wir dann sehen, wenn wir da sind. Und improvisieren dann. Eine andere Chance, so schnell wie möglich aus dem Land zu kommen, sehe ich leider nicht. Aber wir haben eins ihrer Fahrzeuge und damit das Überraschungsmoment auf unserer Seite. Mit etwas Glück. Verdammt nochmal! In Genf wurde JD von der mysteriösen X durch den Flughafen geschleust. Es schien, als gehöre es zu ihrem Standardrepertoire, Menschen aus dem Land zu schmuggeln. Schließlich stand JD vor einem Privatjet, wo er schon von Thomas Smith empfangen wurde. Hallo, Professor Doe. Schön, dass Sie es einrichten konnten. Ihr Humor hat scheinbar nicht gelitten. Ach, nur ein Späßchen. Danke, X. Immer vortreffliche Arbeit. Verzeihen Sie mir, wenn ich erst später lache. Ach, Mr. Doe. Ich weiß, dass es im Moment düster aussehen mag, aber sehen Sie das hier als Ihre Chance auf einen Neuanfang. Ja, für den ich mich wahrscheinlich in irgendeiner Höhle in Afghanistan verstecken darf. Na. Zugegeben, Sie werden untertauchen müssen. Aber Sie werden weiter arbeiten können. Mit dem modernsten Equipment werden Sie in unserer Forschungseinrichtung den Mysterien des Universums auf den Grund gehen. Und wo soll das sein? Das erfahren Sie, wenn Sie da sind. Wir wollen doch nicht die Überraschung verderben. Bitte, nach Ihnen. Warum hat Ihr Pitbull die Reporterin umgebracht? Wie meinen Sie? Sie wusste, wie Lynn gestorben war. Dabei hatte ich das Treppenhaus ihr gegenüber gar nicht erwähnt. Bravo! Ich wäre auch enttäuscht gewesen, wenn Ihnen dieser Umstand entgangen wäre. Sehen Sie, ich hatte doch gesagt, dass man Mr. Doe nicht unterschätzen sollte. Ich bin beeindruckt. Leider war es nötig. Miss Lunds detektivische Talente hatten Sie schon zu nahe an die Wahrheit herangebracht. Sie hätte womöglich alles aufgedeckt und die Operation auffliegen lassen. Aber zugegeben, wir wussten zum Zeitpunkt ihres Ablebens leider nicht, dass die Entscheidung, sie zu entfernen, bereits obsolet war. Die Polizei war ja schon auf dem Weg zu ihnen. Ich hoffe, ich werde nicht auch irgendwann obsolet sein. Ich bitte Sie, Mr. Doe. Sie gehören nun zu einem besonderen Teil der MNTD-Familie. Apropos, Sie haben mir immer noch nicht verraten, wofür das Akronym steht. Die Firma wurde in den 30er Jahren gegründet und heißt Military Nuclear Technology Division. Sie jedoch werden Teil unserer Untergruppe zur Grundlagenforschung in der Antimaterie-Technologie. Mr. Doe, willkommen bei Quantum. Unser taktischer Vorteil wäre fast zu unserem Todesurteil geworden. Mujahedin hielten uns zunächst für Sowjets und wollten uns schon den Chaos machen, als sie Omed und Milad erblickten. Die beiden machten den Kämpfern klar, dass wir selber gerade erst dem Feind entkommen waren. So wurden wir herzlich begrüßt und man entschloss, sich uns anzuschließen, um bei der Ausgrabungsstelle aufzuräumen. Etwas abseits stehend prüfte Dulga mit dem Mona, welche Route wir mit dem Flugzeug am besten nehmen sollten. Dabei bemerkten wir allerdings nicht, dass wir dabei beobachtet wurden. Ich denke, der Weg über Pakistan und dann über das Meer nach Indien wäre der sinnvollste. Steck das Mona weg. Da kommt jemand. Hey, was macht ihr denn da hinten? Ach, nichts. Omed hat über seine Landsleute herausgefunden, dass das Minarett nur leicht bewacht ist. Und das Flugzeug ist wohl auch noch da. Wir wollen sofort aufbrechen. Dann lass es uns hinter uns bringen. Je schneller wir im Flugzeug sitzen, umso besser. Natürlich war dem Direktor des CERN der nächtliche Polizeieinsatz vor JDs Wohnung nicht verborgen geblieben. Darum musste Jade am nächsten Tag zu ihm ins Büro kommen und Bericht erstatten. Ach, das ist doch lächerlich. So wenig ich den Kerl leiden kann, aber er ist kein Mörder. Das sehe ich genauso. Die Polizei glaubt es aber. Und ich bin mir auch nicht mehr so sicher. Friedrich. Wenn man jemanden in die Ecke drängt, ist jeder in der Lage zu töten. Ich hätte sie nie für so fatalistisch eingeschätzt. So leid es mir tut, aber es passt alles zusammen. Sprich doch nicht den Rätseln, Friedrich. Unsere EDV-Spezialisten haben mir gestern Nachmittag mitgeteilt, dass in den letzten Monaten wiederholt ganze Datenbanken auf externe Speicher abgerufen wurden. Forschungsergebnisse der letzten Jahre. Warum sollte denn jemand das CERN bestehlen? Unsere Ergebnisse werden doch öffentlich gemacht. Aber nicht sofort, Miss Allah, sondern erst, wenn es sicher ist, dass es etwas zu berichten gibt. Und wir machen auch nicht jede einzelne Messung öffentlich. Du glaubst, die Daten wurden auf dem Schwarzmarkt verhökert? Das oder es gibt einen festen Abnehmer. Aber das beweist doch nicht, dass JD... Wussten Sie, dass er Schulden hat? Professor Doe hatte in den vergangenen Jahren in finanziellen Dingen kein glückliches Händchen. Schulden haben ist doch nicht strafbar. Ich habe gestern, nachdem ich von dem möglichen Diebstahl gehört hatte, mit einem alten Freund bei der Polizei gesprochen. Hauptmann Sichar hat Professor Doe's Konten prüfen lassen und festgestellt, dass sich das Minus in den letzten Monaten in ein beachtliches Plus verwandelt hat. Mir ist egal, wie Sie darüber denken, aber Magie war da keine im Spiel. Die Reporterin muss das selber herausgefunden haben und hat ihn vielleicht so sehr bedrängt, dass er... Ach, das glauben Sie doch selber nicht. Ich weiß, dass Sie sich nahe standen, aber sehen Sie den Tatsachen ins Auge. Fotos wurden bei Miss Lynn gefunden, die diesen Verdacht bestätigen. Und die Polizisten waren gestern nicht zufällig an seiner Wohnung. Sie hatten den Auftrag, ihn festzunehmen. Doch jetzt wird Ihr Freund nicht nur wegen Spionage, sondern auch wegen Mordes gesucht. Dieses Mal entkommt ihr mir nicht. Und sobald ich das Gerät habe, bin ich aus diesem elenden Drecksland raus. So, Männer, Sie sind unbewaffnet. Das wird also ein Kinderspiel. Was ist das? Das kann nicht sein. Du Sohn einer räudigen Hündin! Nein, Milad. Er ist bereits besiegt. Aber er hat mein Land überfallen. Sieh doch. Er ist nicht einmal bewaffnet. Lasst ihn laufen. Die Demütigung wird seine Moral und die seiner Männer senken. Vielleicht hast du recht. Was? Was reden Sie da? Sie sollten ihr Afghanisch auffrischen, Alexei. Ich habe gerade ihr Leben gerettet. Warum? Ich bin nicht sie. Außerdem nützt mir ihr Tod nichts. Hey, wir haben den Piloten und die anderen gefunden. Gott sei Dank. Wir werden jetzt gehen und Sie können nichts dagegen tun. Eins noch. Ja? Sie hatten in Nevada etwas über das Schicksal meiner Heimat gesagt. Dieser Krieg. Ich habe ein schlechtes Gefühl hierbei. Afghanistan ist der letzte Nagel im Sarg der Sowjetunion, Alexei. Es ist das Vietnam Ihrer Nation. Hier gibt es nichts für Sie zu gewinnen. Nur Tod und Leid erwarten Ihre Männer. Dachte ich mir doch, dass Sie mehr wissen, als Sie zugeben wollten. Sonst noch etwas? Seltsamerweise musste ich in diesem Moment an Patrick O'Neill denken, dem ich, scheinbar ein Leben entfernt, in einer Bar in New York begegnet war. Ein letzter Rat. An Ihrer Stelle würde ich mich am 11.09.2001 nicht im World Trade Center aufhalten. Sean! Sag kein Wort mehr. Milad, lass ihn ein Nickerchen machen. Gerne. Wir sagten unseren afghanischen Freunden Lebewohl, während der Pilot mit Chris den Start vorbereitete. Ich lasse nur ungern das Mona hier zurück. Vergiss es. Es war derart zerstört, dass damit garantiert nichts mehr anzufangen ist. Hast du eigentlich was über meine Vision herausfinden können? Du meinst deinen Traum? Es war definitiv mehr als das. Ich habe gesehen, wie die Erde in Stücke gerissen wurde. Da ist nichts, Sean. Ich habe es mehrfach überprüft. Eure Sonne wird wie geplant in etwa 5,5 Milliarden Jahren zu einem roten Riesen werden und dabei alles Leben auf der Erde vernichten. Und das war's dann. Es wird nichts Ungewöhnliches passieren. Gar nichts? Gar nichts. Es war einfach nur ein Traum. Du warst kurzzeitig im Vortex verloren. Die Dinge, die man dort zu sehen glaubt, müssen nicht real sein. Vielleicht hast du recht. Immerhin habe ich die Gelegenheit, meine Eltern etwas besser kennenzulernen. Wir wollen los. Kommt ihr? Natürlich. Ich will hier keine Minute länger bleiben. Philipp, komm endlich! Ja, bin sofort da! Sag mal, Sophie, kennst du vielleicht einen Kurierdienst, der erst in einigen Jahren einen Brief zustellen würde? So wie eine Zeitkapsel? Wofür? Ach, ich hab da mit einem Freund eine kleine Wette laufen. Hey, wartet auf mich! Sie hörten die 6. Folge von Timeshift nach einer Idee von Lars Konrad, Jens Ewald, Alexander Linz und Bernhard Schlags. Unsere Sprecher waren Lars Konrad, Jens Ewald, Alexander Linz, Katja Linz, Andreas Pohl, Valerie Melini, Daniel Birkholz, Elisabeth Addix, Sebastian Breit, Bernhard Schlags, Marcel Ellerbrock, Sebastian Habstein, Frank Schmidt, Klaus Schanki, Katja Schmidt, Birmin Stürnol, Kai Mohr, Benjamin Ola. Schnitt und Sounddesign Eston Studio Krumbach bei Erwin Spielvogel. Musik und Regie Bernhard Schlags und Lars Konrad.